ARD. Volker Ulrich. 8 Tage im Mai. Die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 9. 4. Mai 1945. Unterzeichnung der Teilkapitulation in Nordwestdeutschland, Dänemark und den Niederlanden. Am Vormittag des 4. Mai 1945 um 9 Uhr begann in der Marineschule Flensburg-Mürwik die entscheidende Besprechung. Generaladmiral von Friedeburg, der noch in der Nacht zurückgekehrt war, gab einen ausführlichen Bericht über seine Verhandlungen mit Montgomery. Anwesend waren Dönitz, Schwerin von Krosigk, Keitel, Jodl sowie dessen Adjutant Oberstleutnant Hermann Brudermüller. Grundsätzlich sprachen sich die Teilnehmer für eine Einbeziehung der Niederlande und Dänemarks in die Kapitulation aus. Die deutschen Truppen dort würden sich ohnehin nicht mehr lange halten können und eine sture Verteidigung würde, vermerkte das Protokoll, nur einen weiteren Prestigeverlust bringen sowie eine starke politische Belastung. Einzig Generaloberst Jodl widersprach. Er wollte den Trumpf Holland noch nicht aus der Hand geben. Dönitz wiederum erhob Bedenken gegen eine Auslieferung der deutschen Flotte, weil dadurch die Fortsetzung der Transporte von Flüchtlingen und Truppen über die Ostsee unmöglich gemacht würde. Von Friedeburg zerstreute die Bedenken mit dem Hinweis, Montgomery habe ihm versichert, dass die Rücktransporte weiterlaufen könnten. Eine längere Diskussion entzündete sich über die Forderung nach unversehrter Auslieferung allen Kriegsgeräts. Keitel und Jodl hielten diese Forderung mit der Ehre der deutschen Waffen für unvereinbar und schlugen vor, die Vernichtung sofort in die Wege zu leiten. Schwerin von Krosigk aber protestierte. Das würde gegen den Geist der Kapitulationsvereinbarung verstoßen und Montgomery das Recht geben, die ganze Vereinbarung zu annullieren und Repressalien zu ergreifen. Dönitz schloss sich dieser Argumentation an und befahl, die militärischen Befehlshaber anzuweisen, alle Waffen unzerstört dem Gegner zu übergeben. Der Befehl wurde im Allgemeinen befolgt. Eine Ausnahme machte lediglich ein Teil der U-Boote in den Nord- und Ostseehäfen, die sich in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai selbst versenkten. Über das Ergebnis der Besprechung vom 4. Mai hielt das Protokoll fest: Der Großadmiral genehmigt die Unterzeichnung der Bedingungen in der Annahme ehrenhafter Behandlung der Kriegsgefangenen und eines würdigen Modus der Übergabe. Gleichzeitig erhielt von Friedeburg den Auftrag, sich nach Abschluss des Abkommens mit Montgomery in das Hauptquartier von General Eisenhower nach Reims zu begeben, mit dem Ziel einer weiteren Teilkapitulation nach Westen. Unterdessen hatte Montgomery die Zeremonie der Unterzeichnung vorbereitet. Er war sich sicher, dass die Deutschen seine Forderungen annehmen würden und hatte auf dem Timeloberg ein großes Armeezelt aufstellen lassen. Die Einrichtung des Zeltes war ganz schlicht, eine Tischplatte auf Böcken mit einer wollenen Kommissdecke, darauf ein Tintenfass und ein gewöhnlicher Federhalter, wie man sie in jeder Kantine für 2 Pence kaufen konnte. Um 17 Uhr gab Montgomery eine Pressekonferenz und lud die Journalisten ein, der feierlichen Unterzeichnung beizuwohnen. Gegen 18 Uhr, noch während die Pressekonferenz im Gange war, trafen die beiden deutschen Unterhändler aus Flensburg ein. Montgomery bat von Friedeburg in seinen Wohnwagen und vergewisserte sich, dass der Generaladmiral zur bedingungslosen Annahme der gestellten Bedingungen bevollmächtigt war. Unter den neugierigen Blicken von Soldaten, Kriegsberichterstattern und Fotografen wurden die 4 deutschen Offiziere zum Zelt geleitet. Als Montgomery eintrat, erhoben sie sich. Die Deutschen waren verständlicherweise nervös und einer von ihnen nahm eine Zigarette heraus, um sich zu beruhigen. Aber als ich ihn ansah, steckte er die Zigarette wieder weg, erinnerte sich der britische Feldmarschall. Ohne lange Vorrede verlas Montgomery die 7 Punkte umfassende Kapitulationsurkunde und forderte die 4 Mitglieder der deutschen Delegation auf, das Dokument zu unterschreiben. Zuletzt setzte er selbst seine Unterschrift darunter. Um 18.30 Uhr war die Zeremonie beendet. Am 5. Mai um 8 Uhr sollten die Waffen in Holland, in Nordwestdeutschland, einschließlich der Friesischen Inseln, in Schleswig-Holstein und in Dänemark schweigen. Der Kapitulation im Nordraum schlossen sich weitere Teilkapitulationen an. Nicht nur ganze Heeresgruppen, sondern auch einzelne Armeen oder Divisionen versuchten, sich hinter die amerikanischen und britischen Linien zu retten, um nicht in russische Kriegsgefangenschaft zu geraten. Das galt zum Beispiel für die 12. Armee unter General Wenck und die Reste der 9. Armee unter General Busse, die dicht gedrängt am östlichen Elbufer festsaßen und gegen die andrängenden Russen weiterkämpften. Am 3. Mai überquerte ein Emissär Wenks, der General der Panzertruppen Maximilian Reichsfreiherr von Edelsheim, mit dem Schwimmwagen die Elbe, um der am Westufer liegenden 102. Infanteriedivision der 9. US-Armee die Kapitulation anzubieten. Die Amerikaner lehnten zwar im Hinblick auf ihre Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion eine förmliche Kapitulation ab, sagten aber bei den Übergabeverhandlungen im Rathaus in Stendal am Vormittag des 4. Mai zu, dass einzelne Soldaten der 12. und 9. Armee, die am Westufer mit erhobenen Händen oder unter weißer Flagge erschienen, als Kriegsgefangene akzeptiert würden. Am Elbufer bei Tangermünde spielten sich Schreckensszenen ab. Die durcheinandergewürfelten Haufen warteten in gemeinsamer und fast abergläubischer Furcht vor den näherkommenden Sowjets, berichtet der Chronist der 102. amerikanischen Infanteriedivision. Sie drängten zum Fluss, bettelten um die Erlaubnis zum Übersetzen und stürzten sich oft auf jeden Gegenstand, der schwamm, ins Wasser. Sie überquerten den Fluss auf Treibholz, auf hastig zusammengestückten Flößen, auf Gummireifen, in Waschzubern, auf Brettern. Ein AP-Korrespondent, der sich bei der 102. Infanteriedivision aufhielt, beobachtete: SS-Panzerleute, einst Deutschlands Elite, paddeln auf behelfsmäßigen Flößen über den Fluss. Manchmal schwimmen sie auch und lassen ihre ordensbedeckten Waffenröcke zurück. Der Schwarm der Soldaten, der sich an den Ostufern zu Zehntausenden zusammenklumpt, ist schlimmer als eine geschlagene Armee. Hier ist eine von Angst gejagte Horde, die vor den Russen eine Angst empfindet, wie sie nur ein schlechtes Gewissen einflößen kann. Die Besetzung des Obersalzbergs. Am Morgen des 4. Mai, nach der Einnahme von Bad Reichenhall, rückten Truppen der 3. US-Infanteriedivision und der 1. US-Luftlandedivision rasch auf Berchtesgaden vor, in ihrem Schlepptau eine französische Panzerdivision unter General Jacques-Philippe Leclerc. Der NSDAP-Kreisleiter Bernhard Stredele hatte tags zuvor seine Zuständigkeiten auf Landrat Karl Theodor Jakob übertragen und sich aus dem Staube gemacht. Mit einer weißen Fahne fuhr Jakob den Amerikanern entgegen, um die kampflose Kapitulation Berchtesgadens anzubieten. Wenige Stunden später folgte die offizielle Übergabe der Stadt durch Bürgermeister Karl Sandrock. Das eigentliche Ziel der US-Truppen war jedoch nicht der idyllische Gebirgsort, sondern Hitlers Domizil auf dem einige hundert Meter höher gelegenen Obersalzberg. Am Nachmittag des 4. Mai erreichte eine Vorhut der 3. US-Infanteriedivision den Berghof. Fast gleichzeitig trafen Soldaten der französischen Panzerdivision dort ein, unter ihnen der Schauspieler Jean Gabin, der Geliebte des deutschen Hollywood-Stars Marlene Dietrich. Der SS-Kommandant am Obersalzberg, Bernhard Frank, hatte ebenfalls rechtzeitig die Flucht ergriffen, nicht ohne zuvor seinen Männern den Befehl gegeben zu haben, das, was von Hitlers Residenz nach einem Luftangriff 10 Tage zuvor übrig geblieben war, anzuzünden. Hitler hatte das Haus Wachenfeld, das er seit Herbst 1928 gemietet hatte, bald nach seiner Ernennung zum Reichskanzler gekauft und 1935/36 zum repräsentativen Berghof ausbauen lassen. Nützliche Dienste hatte ihm dabei Martin Bormann, seinerzeit Stabsleiter beim Stellvertreter des Führers Rudolf Hess, geleistet. Noch während der Bauarbeiten hatte er begonnen, die Grundstücke rings um Hitlers Anwesen aufzukaufen. Wer seinen Besitz nicht freiwillig abgeben wollte, wurde massiv unter Druck gesetzt. Anstelle der alten Bauernhöfe ließ Bormann neue Gebäude errichten, einen Kasernenkomplex, in dem die SS-Wachkompanie untergebracht war, einen Gutshof als landwirtschaftlichen Musterbetrieb, ein Gewächshaus, das dem Vegetarier Hitler im Sommer und Winter frisches Obst und Gemüse lieferte, ein kleines Teehaus am Mooslaner Kopf und schließlich das kostspieligste Projekt von allen, ein zweites großes Teehaus auf dem Gipfel des Kehlstein, etwa 800 Meter oberhalb des Berghofs. In den ersten Jahren des Dritten Reiches hatten Hitler-Anhänger noch ungehindert zum Obersalzberg pilgern und ihr Idol aus der Nähe betrachten dürfen. Nach 1936 aber wurde der Obersalzberg zum Führersperrgebiet erklärt. Betreten durfte man es nur noch mit Sonderausweis. Der Berghof war für Hitler immer beides gewesen. Ein Refugium, in dem er sein Privatleben ungestört von neugierigen Blicken führen konnte, und eine zweite Regierungszentrale neben der Reichskanzlei in Berlin. Hier empfing er ausländische Staatsgäste, heckte er seine monströsen Pläne aus und traf er schwerwiegende Entscheidungen, wie etwa im Juli 1940 den Entschluss zum Überfall auf die Sowjetunion. Und hier versammelte er eine Clique von Mitarbeitern und Vertrauten um sich, eine verschworene Gemeinschaft, die ihm als eine Art Ersatzfamilie diente. Für die Aufnahme in diesen Kreis entscheidend war nicht der Rang, den jemand in der NS-Hierarchie einnahm, sondern allein die Sympathie, die Hitler ihm oder ihr entgegenbrachte. Und die hing nicht zuletzt davon ab, ob es derjenige oder diejenige verstand, sich mit seiner geliebten Eva Braun gutzustellen und sie in der Rolle der Hausherrin zu akzeptieren, die sie auf dem Berghof spielte. Das erklärt etwa die Vorzugsstellung, die Hitlers Architekt und späterer Rüstungsminister Albert Speer und dessen Frau Margarete genossen. Im Krieg veränderte sich die Funktion des Berghofs insofern, als er nun auch Führerhauptquartier wurde, wenn sich der Oberbefehlshaber der Wehrmacht für kürzere oder längere Zeit dort aufhielt. Mit zunehmender Dauer des Krieges rechnete Hitler damit, dass auch der Obersalzberg ins Visier der alliierten Bomber geraten könnte. So wurde unter Hochdruck mit dem Bau von Luftschutzvorrichtungen begonnen. Bis Weihnachten 1943 war der erste Bauabschnitt, ein 130 Meter langer Stollen unter dem Berghof, fertiggestellt, mit eigenen Wohn- und Schlafräumen für Hitler und Eva Braun, Aufenthaltsräumen für das Personal, einer Küche, wohlgefüllten Vorratskammern und Depots, in denen Kunstschätze, Akten und Bücher gelagert wurden. Bis kurz vor Kriegsende fiel allerdings auf dem Obersalzberg keine einzige Bombe. Doch am 25. April 1945 griff die Royal Air Force mit 359 Lancaster-Bombern an. Dass sie sich erst jetzt dazu entschloss, hatte auch etwas zu tun mit Gerüchten, Hitler wolle sich mit seinen Paladinen und immer noch starken Kräften von Wehrmacht und SS in die Gebirgswelt zurückziehen, um hier den Alliierten ein letztes Gefecht zu liefern. Obwohl an den Gerüchten um eine gigantische Alpenfestung nichts dran war, ließ man sich im alliierten Hauptquartier doch davon beeindrucken. Mit dem Großangriff auf den Obersalzberg glaubte man, Hitler den Rückzugsraum abschneiden und die Zentrale der geplanten Endkampffestung ausschalten zu können. Die britischen Bomber hatten ganze Arbeit geleistet. »Der Berghof war schwer getroffen«, erinnerte sich Hitlers Sekretärin Christa Schröder, die erst wenige Tage zuvor mit einer der letzten Maschinen Berlin hatte verlassen können. Die Mauern standen zwar noch, nur eine Seite war geborsten, das Blechdach hing zerfetzt herab, Türen und Fenster gab es nicht mehr. Im Haus war der Boden dick mit Schutt bedeckt und der größte Teil der Möbel war demoliert. Alle Nebengebäude waren zerstört, die Wege verschüttet und die Bäume abrasiert. Nichts Grünes war mehr sichtbar, das Bild glich dem Gelände einer Kraterlandschaft. Die Häuser Görings und Bormanns, die SS-Kaserne und das Gewächshaus waren komplett zerstört. Nur wenige Gebäude, darunter das Kehlsteinhaus, hatten den Angriff unversehrt überstanden. Einen Tag danach traf Hitlers langjähriger persönlicher Adjutant Julius Schaub auf dem Berghof ein. Er hatte den Auftrag, alle privaten Dokumente des Diktators zu vernichten. In der Nacht vom 25. auf den 26. April war er vom Flugplatz Gatow nach München geflogen und hatte in Hitlers Privatwohnung am Prinzregentenplatz den Safe ausgeräumt. Mit zwei Koffern beladen fuhr er zum Obersalzberg, leerte auch hier den Stahlschrank in Hitlers Arbeitszimmer, der unbeschädigt geblieben war, und verbrannte die gesamten Unterlagen auf der Terrasse des Berghofs. »Diese Vernichtungsarbeit Schaubs unter dem verhangenen Himmel war ein trostloser Anblick«, bemerkte Christa Schröder, die in einem unbeobachteten Augenblick noch einige Stücke vor den Flammen retten konnte, darunter ein Bündel Architekturzeichnungen Hitlers. Nach dem Bombenangriff vom 25. April löste sich die Verwaltung des Führersperrgebiets auf. Tausende von Zwangsarbeitern, die zu den umfangreichen Bauarbeiten herangezogen worden waren, wurden entlassen und suchten sich in ihre Heimatländer durchzuschlagen. Ein großer Teil des Dienstpersonals, aber auch der SS, machte sich davon. Das früher streng abgeriegelte Gebiet war nun für jedermann zugänglich und Plünderer witterten ihre Chance. »Am Berg ging es drunter und drüber«, berichtet Josef Geis, der bei der Verwaltung der Baufirmen am Obersalzberg dienstverpflichtet gewesen war. »Die Bevölkerung strömte herbei, nicht selten mit Gespannen, um die Depots zu räumen, ungeheure Berge von Lebensmitteln, Warenlager von Stoffen, Kleidern, Schuhen, Geschirr, Waschmitteln und so weiter lagen vor erstaunten Augen und fanden neue Besitzer. Kunstgegenstände wurden verbrannt oder verschleppt. Im Vorratskeller Bohrmanns wartete man knöcheltief in Butter, Zucker, Mehl und anderen Dingen. Unter den Plünderern befanden sich auch ortsansässige Lieferanten und Handwerker, die wussten, dass offene Rechnungen nicht mehr beglichen werden würden und sich auf diese Weise schadlos hielten. Als am 1. Mai die Nachricht von Hitlers Tod auf dem Berghof die Runde machte, brach die Ordnung vollends zusammen. Christa Schröder fiel auf, dass einstmals devote Bedienstete plötzlich ein verändertes Benehmen an den Tag legten, als seien sie nun die neuen Herren. Kaum einer oder eine ließ die Gelegenheit aus, brauchbare Dinge zusammenzuraffen und damit das Weite zu suchen. Zurückgebliebene Kriminalbeamte versuchten, alle Spuren zu beseitigen, die auf die Existenz Eva Brauns hinweisen konnten. Das Porzellan, das ihr Monogramm trug, wurde zertrümmert, ihre Kleider auf der Terrasse verbrannt. Eine der ersten, die am Nachmittag des 4. Mai mit den GIs zum Obersalzberg hinauffuhr, war die amerikanische Reporterin Lee Miller. Die damals 38-Jährige, die bei dem berühmten Fotografen Man Ray in die Schule gegangen war, begleitete die Alliierten von der Invasion in der Normandie im Juni 1944 bis zum Ende des Dritten Reiches. Ihre Fotos von der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau gingen um die Welt. Am 1. Mai, gerade als der Tod des Diktators bekannt gegeben wurde, hielt sie sich in Hitlers Privatwohnung in München auf und hier machte ihr Kollege, der Time-Life-Fotograf David E. Sherman, jene bekannte Aufnahme, auf der Lee Miller nackt in Hitlers Badewanne posiert, ein Porträt des Führers an ihrer Seite, eine makabre Inszenierung, die sich wohl nur aus einem Überschwang des Triumphgefühls erklären lässt. Auf dem Obersalzberg fotografierte Lee Miller die Überreste des Berghofs und sie hielt ihre Eindrücke in einer Reportage für die Zeitschrift Vogue fest. Obwohl das Gebiet schwer bombardiert worden war, Häuser wie die Schalen hartgekochter Eier zerdrückt wurden und der Talhang von Kratern übersät war, stand Hitlers Haus immer noch, das Dach leicht schief, während das Feuer, das die SS als letzten Salut gelegt hatte, aus den Fenstern schlug. Ich kroch über die von Bomben aufgeworfenen Hügel und die Ruinen von Görings Haus nebenan und sah den leeren Fahnenmast, an dem das letzte Nazi-Banner über der Redoute gehangen hatte. Die abziehende SS hatte das Hakenkreuz aus der Mitte gerissen, das rote Tuch aber zurückgelassen. Am nächsten Morgen kehrte Lee Miller noch einmal zum Obersalzberg zurück und inspizierte den unterirdischen Stollengang, wo sich inzwischen auch amerikanische und französische Soldaten auf die Jagd nach Erinnerungsstücken gemacht hatten. Kisten voll Tafelsilber und Wäsche mit Adler und Hakenkreuz über den Initialen AH fielen in die Hände von Souvenirjägern. Die Bücher wurden weggeworfen, wenn sie kein Exlibris, keine Widmung oder keinen persönlich aussehenden Einband hatten. Es war wie eine sehr wilde Party, bei der die Champagnerkorken über den Fahnenmast zischten, während das Haus über uns zusammenfiel. Und hellsichtig das bis heute anhaltende Geschäft mit Hitler-Devotionalien vorwegnehmend, fügte sie hinzu, »Nicht ein Stück ist übrig geblieben für ein Museum über den großen Kriegsverbrecher, und verstreut über die ganze Welt wird in Zukunft Leuten ein Serviettenring oder eine Gurkengabel angeboten, die angeblich von Hitler benutzt worden waren.« Am 8. Mai machte auch Klaus Mann einen Abstecher auf den Obersalzberg. Thomas Manns ältester Sohn hatte sich im Dezember 1942 der US-Armee zur Verfügung gestellt und war, nachdem er endlich die Einbürgerungsurkunde erhalten hatte, Anfang Januar 1944 mit einem Truppentransport in Casablanca angekommen. Er wurde einer Einheit der Psychological Warfare Branch zugeteilt und unterstützte die alliierten Streitkräfte auf ihrem Vormarsch in Italien, indem er unter anderem Flugblätter verfasste, die deutsche Soldaten aufforderten, sich freiwillig zu ergeben. Im Februar 1945 wurde er in die Redaktion der Armeezeitung The Stars and Stripes nach Rom versetzt. Für das Blatt schrieb er Anfang Mai einen Nachruf auf Hitler, der zum scharfsinnigsten gehört, was jemals über den Menschheitsverbrecher veröffentlicht worden ist. Über seinen Besuch auf dem Obersalzberg berichtete er seinem Vater, »Zwei Tage lang war der Berghof von unseren Soldaten, GIs und Poilus, systematisch geplündert worden. Es muss eine Raub- und Siegesorgie großartig wüsten Stils gewesen sein. Wir fanden den berühmten Landsitz von militärischer Polizei bewacht. Recht überflüssigerweise. Nach den Bomben, die hier früher schon grässlich aufgeräumt, hatten die Plünderer gewissenhaft gewütet. Geborstene Mauern und verkohlte Balken, tiefe Trichter voll Schutt und Asche, zerbrochenes Mobiliar, Scherben und Dreck, ein Trümmerhaufen. Sonst ist nichts mehr da.